Heute mit Pastor Joseph Prince. Wie geht es euch allen? Wir leben in aufregenden Zeiten, Amen. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Zeit beschleunigt wird? Ist das nicht erstaunlich? Jetzt haben wir den Segen des Rückblicks, richtig? Jedes Mal, wenn wir zurückblicken, können wir die Güte unseres Gottes sehen. Wir sehen alles, was er in unserem Leben getan hat, wie er uns beschützt und bewahrt hat. Gott kennt die Zukunft. Er erlaubt uns Menschen, uns frei zu entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Wenn du dich fragst, was Gott tut, lass mich dir sagen, Gott wird dich jetzt nicht davon abhalten, aus freier Entscheidung aufzustehen und hinauszugehen. Du hast diese freie Wahl. Wenn Gott uns zu Robotern gemacht hätte, gäbe es keine Probleme in der Welt. Aber Gott will keine Roboter. Gott will Männer und Frauen mit freier Wahl, die ihn lieben, ihn anbeten und ihm gehorchen, richtig? Aber die Sache ist die, wir sind nicht frei, das Ergebnis unserer Wahl zu bestimmen. Wir können zwar aus freier Entscheidung unseren Finger ins Feuer stecken, können aber nicht entscheiden, nicht verbrannt zu werden. Nein, wer Feuer wählt, wählt Verbrennung. Wir können das Ergebnis unserer Wahl nicht ändern. So sagte Gott einst zu Israel, ich lege dir Leben und Tod vor. Und in seiner Liebe fügte er hinzu, wähle doch das Leben, damit sowohl du als auch deine Nachkommen leben. Gott ist ein guter Gott. Er ist ein wunderbarer Gott. Er hat ein Herz, das unermesslich gütig ist. Seine Barmherzigkeit währt ewig. Den ganzen Tag, so heißt es in der Bibel, streckt Gott seine Hände aus nach widerspenstigen, sündigen, rebellischen Menschen. Gott appelliert an sie, obwohl er sie alle auslöschen könnte. Aber Gott ruft sie immer noch zur Umkehr auf. Als Jesus kam, sagt die Bibel, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Johannes 1. Weiter unten heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieses griechische Wort bedeutet, zeltete unter uns. Es ist fast wie in Klammern gesetzt. Der Apostel Johannes, der dies schreibt, fast 100 Jahre alt, wie uns einige Gelehrte sagen, blickte auf die Zeit zurück, als er ein junger Mann war und schrieb, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Lasst uns alle sagen, voller Gnade und Wahrheit. Johannes sagt, wir sahen ihn im Fleisch, Gott im Fleisch. Das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit hat also etwas mit Gnade und Wahrheit oder wahrer Gnade zu tun. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus kam für Israel. Sein erstes Kommen war für Israel. Als Israel ihn ablehnte, wurde das Heil der ganzen Welt angeboten. Gott hatte die ganze Welt bereits im Sinn, bevor er Abraham erwählte und die Nation Israel aus seinen Nachkommen hervorging. Gott hatte bereits den Segen der Welt im Sinn, aber er wollte ein Beispiel und eine Nation, die seine Güte widerspiegelt und seine Herrlichkeit offenbart. Die Nationen um sie herum sollten durch die Segnungen und die Gunst, die auf ihr liegt, angeregt werden, damit auch sie den wahren Gott suchen und sich von den Götzen abwenden, um ihm zu dienen. Deshalb erwählte Gott Israel und schloss einen Bund mit Israel. Und bis heute, obwohl das Volk Israel seinen Messias abgelehnt hat, hat Gott Israel nicht vergessen. Daniel prophezeite im Alten Testament, noch vor der Zeit Alexanders des Großen. Tatsächlich sah Daniel in der Vision, die er hatte, Alexander den Großen, und dass das Horn des Ziegenbocks, das ihn versinnbildlicht, sehr schnell abgebrochen wird. Seine Eroberung und sein Tod würden schnell eintreten. Er starb im Alter von 33 Jahren. Zur gleichen Zeit hatte Daniel eine Vision von Gott, in der er die Endzeit sah. Er sagte, es wird ein wiederbelebtes römisches Reich geben, sozusagen die Vereinigten Staaten von Europa. Das wird das letzte Reich sein, aus dem der Antichrist hervorgehen und einen Tempel in Israel wieder aufbauen wird. Als Israel im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstreut wurde, hatte Jesus das bereits prophezeit. Das sagte er voraus, als er genau an dem Tag, den man berechnen kann, auf einem Esel in die Stadt ritt. Den Tag, den Daniel in Daniel 9 prophezeit hatte. Daniel hatte eine Vision. Oder vielmehr kam der Engel Gabriel zu ihm und gab ihm dieses prophetische Wort über sein Volk, das jüdische Volk. Der Engel sagte, 70 Wochen sind über dein Volk bestimmt. Mit Wochen meinte er Jahreswochen. Das ist ein Hebraismus. Jakob wollte seine schöne Rahel heiraten, und ihr Vater sagte, erfülle ihre Woche. Und Jakob diente 7 Jahre. Also bedeutet eine Woche 7 Jahre, prophetisch gesehen. Gut, also sind 70 Wochen für das jüdische Volk bestimmt. Man kann berechnen, dass Jesus genau zu dieser Zeit kam. Und als Israel Jesus ablehnte, ritt er auf einem Esel. Die Bibel sagt, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und auf einem Esel reitend, nicht auf einem Pferd. Er kommt in Barmherzigkeit, in Zärtlichkeit, mit Liebe und mit Kraft, um die Kranken zu heilen, die Aussätzigen zu reinigen, taube Ohren zu öffnen und die Kinder zu segnen. Hätten sie Jesus Christus an dem Tag angenommen, als er nach Jerusalem ritt, wäre der Himmel auf die Erde gekommen, es gäbe keine Armut und keinen Tod mehr. Wenn Israel die Zeit seiner Heimsuchung erkannt, und den König, den lange versprochenen Sohn Davids, den größten Sohn Davids, angenommen hätte, dann wäre das Reich Gottes auf die Erde gekommen. Deshalb predigte Johannes der Täufer nicht das Evangelium der Gnade. Er predigte das Evangelium des Reiches. Auch als Jesus kam, predigte er das Evangelium des Reiches. Das Evangelium des Reiches bedeutet, dass der König da ist. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Nicht fern, sondern jetzt hier. Wenn ihr mich annehmt, ist das Ende eurer Krankheit, das Ende eurer Armut und das Ende all eurer Probleme, weil er von Jerusalem aus regieren würde. Habt ihr euch jemals gefragt, warum so viel Unruhe in Jerusalem herrscht? Aber Israel lehnte Jesus ab. Ich sprach darüber, wie Jesus als König kam und abgelehnt wurde. Dann kam die Idee der Gemeinde, ein Geheimnis, das sie nie verstanden hatten. Die 12 Jünger verstanden die Gemeinde nicht. Die Gemeinde war ein Geheimnis, das dem Apostel Paulus offenbart wurde, der später wiedergeboren wurde, um es der Gemeinde zu enthüllen. Die Gemeinde ist kein Gebäude, die Gemeinde seid ihr alle, die Herausgerufenen, die durch das Blut Jesu Christi Erlösten, Söhne Gottes. Die größte Organisation, ein lebendiger, pulsierender, auferstandener Organismus, die größte Organisation im gesamten Universum, die mächtigste, erfolgreichste und ewige Vereinigung. Und ihr seid Teil davon, ihr seid ihre Bürger. Hört ihr, Leute? Als Israel Jesus Christus ablehnte, und vergesst nicht, es war nicht nur Israels Sünde, die Heiden, die Römer waren ebenfalls beteiligt. All unsere Sünden waren beteiligt. Dann kam ein weiteres Angebot am Pfingsttag. Petrus stand auf und sagte zu den jüdischen Menschen dort, nur wenige Tage nachdem Jesus gestorben und von den Toten auferstanden war, ich weiß, ihr habt es aus Unwissenheit getan, dass ihr ihn getötet habt. Aber Gott hat den Fürsten des Lebens auferweckt. Es gibt einen Zweck für seinen Tod. Er trug unsere Sünden, litt unter dem Zorn Gottes für all unsere Sünden und tilgte sie vollständig. So wäre Gott heute untreu gegenüber dem, was Christus getan hat, wenn er euch richten würde. Es wäre ein Missbrauch göttlicher Gerechtigkeit, wenn Gott euch richten würde, wenn ihr Gläubige seid, weil Christus eure Sünden weggenommen hat. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für uns, die wir in Christus Jesus sind. Am genau von Daniel 433 Jahre zuvor prophezeiten Tag, nach genau 69 Wochen, die 483 Jahren entsprechen, blickte Jesus auf Jerusalem. 7 Jahre verbleiben, um die 70 Wochen zu vervollständigen. Er ritt nach Jerusalem und weinte auf dem Ölberg über die Stadt. Er sagte, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Wie eine Mutter, die ihr Kind so sehr liebt, und das Kind wächst unter ihrer Fürsorge und Zärtlichkeit auf. Sie opfert so viel für das Kind, und das Kind kehrt sich von ihr ab oder weist sie zurück. Ihr Herz ist gebrochen. Jesus weinte über Jerusalem und sagte: Nun seid ihr euch selbst überlassen. Euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Die prophetische Uhr stoppte bei 483 Jahren. 69 Wochen. Wie viele Jahre bleiben noch? 7 Jahre, die große Trübsal, wie sie im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Zwischen 483 und 490 Jahren liegen 7 Jahre. Es ist, als ob die prophetische Uhr stoppte und Gott sagte, er werde die Herausgerufenen, die auf die gute Nachricht der Gnade reagieren, erlösen und retten. Jetzt ist die gute Nachricht der Gnade gekommen. Und jeder, der an seinen Sohn glaubt, wird Jesus als König in seinem Leben haben. Aber es gibt eine Zeit, in der Gott sagt, der Letzte wird gerettet. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber Gott sagt, wenn die Zeiten der Heiden erfüllt sind und die letzte Person gerettet wird, dann ist es soweit. Jesus kommt zurück. Er kommt für Israel zurück, das ihn abgelehnt hat. Sacharja prophezeit, dass er Israel seine Wunden zeigen wird und sie werden fragen, woher hast du diese Wunden? Und er wird sagen, vom Haus meiner Freunde. Oh, was für ein wunderbarer Tag es sein wird, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber du und ich werden ihn früher sehen. Es gibt eine Entrückung für die Gemeinde. Und diese Entrückung war ein Geheimnis, das Israel verborgen blieb, weil Israel nie dachte, dass es eine Gemeinde geben würde. Die Jünger verstanden es nicht einmal nach seiner Auferstehung. In Apostelgeschichte 1 fragten sie, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Jesus antwortete, die Zeit dafür bestimmt der Vater. Es steht euch nicht zu, den Zeitpunkt zu kennen. Aber ihr werdet Kraft empfangen. 2000 Jahre sind vergangen und Gott erreicht Nationen auf der ganzen Welt, nicht nur Israel. Während Israel teilweise verblendet ist, gibt es jetzt viele Gläubige. Gott erreicht die ganze Welt. Irgendwann wird die letzte Person gerettet werden. Ich weiß nicht wann, aber Gott wird sagen, genug. Sohn, geh und hol deine Braut. Die Braut ist ein vielgliedriger, erlöster Leib Christi, Glieder des Leibes Christi, erlöst aus jeder Nation, jedem Stamm, jeder Volksgruppe, jeder Sprache. Wir gehören dazu. Und dann wird er zurückkommen. Wenn er zurückkommt, wird er für uns der Retter und für die Welt der Richter sein. Bei seinem ersten Kommen verkündete der Engel, siehe, ich bringe euch gute Nachricht, die Botschaft von Weihnachten. Geboren in der Stadt Davids in Bethlehem ist ein Retter, kein Richter. Aber wenn er wiederkommt, wird er richten. Alles wird richtiggestellt werden. Lasst mich euch das sagen. Nichts Böses wird im tausendjährigen Reich von Jesus Christus bestehen bleiben, wenn er als König regiert. Nichts. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Welt wird der Herrscher jemand sein, der gütig, sanftmütig und mächtig zugleich ist. Vergesst nicht, er ist der Löwe und das Lamm, nicht nur das Lamm. Als Löwe wird aus seinem Mund Feuer kommen, ein scharfes Schwert, das das falsche Tier und den Antichristen aus dem wiederbelebten Römischen Reich, den Vereinigten Staaten von Europa, töten wird. Vorher wird dieser Antichrist vorübergehend an die Macht kommen, aber wir werden das nicht erleben, weil wir nicht mehr hier sein werden. Was passiert gerade, Pastor Prince? Sag mir, was auf der Welt gerade passiert. Unsere Großväter hätten nie geglaubt, dass Israel wieder eine Nation sein würde. Aber es geschah zu ihren Lebzeiten. Unsere Urgroßväter sahen Israel nicht als Nation zurückkehren. Als Charles Spurgeon im 19. Jahrhundert lebte, D.L. Moody, F.B. Meyer, G. Campbell Morgan, all diese großen Männer Gottes, da sagten sie, dass für den Wiederaufbau des Tempels, in dem der von Daniel prophezeite Antichrist stehen wird, die Juden im Unglauben in das Land zurückkehren müssten. Vergesst nicht, Jesus sah voraus, dass der römische General Titus nach Jerusalem kommen und 70 nach Christus den Tempel zerstören und die jüdische Bevölkerung vernichten oder vertreiben würde. Das sah Jesus voraus. Jesus sagte, die Römer werden kommen, eine Belagerung um euch legen und euch töten, zerstören. Viele von euch werden über die ganze Erde zerstreut werden. Und das ist nun seit 2000 Jahren so. Jesus kam, um Schutz zu bringen, aber sie lehnten diesen Schutz ab. Hier gibt es ein Prinzip. Gott wird dir keinen Segen geben, den du nicht willst. Gott kann niemanden beschützen, der sagt, dass er sich selbst schützen kann. Es ist erstaunlich, wie Menschen Gott ablehnen, ihn aus ihren Gedanken verbannen. Und dann, wenn schlimme Dinge passieren, fragen, wo ist Gott? Sie sind schnell dabei, Gott zu beschuldigen, aber nicht schnell dabei, an ihn zu glauben. Gott ist ein guter Gott und er möchte dein Gott sein. Einer der besten Verse, die du dir merken kannst, ist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist wie in Wordsworths Gedicht. Er sprach von einem Schwan und sprach, dies Wesen ist die reinste Liebe. Sieh, wo es ruht, allein und doch zu zweit. Wenn du sagst, der Herr ist mein Hirte, dann bedeutet das, dass dir nichts mangeln wird. Das Zweite folgt aus dem Ersten wie ein Spiegelbild. Gott redet nicht nur so daher. Wenn Gott sagt, dass dir nichts mangeln wird, dann wird dir nichts mangeln. Aber ist er dein Hirte? Es ist nicht die Aufgabe der Schafe, sich um den Hirten zu kümmern, sondern die des Hirten, sich um die Schafe zu kümmern. Aber bist du außerhalb der Herde, wie kann er sich um dich kümmern? Sei ein Schaf. Schafe mögen dumm sein. Aber sie sind geliebt, umsorgt und beschützt. Jesus weinte also über Jerusalem und sagte, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Die prophetische Uhr stoppte. Und was wir im Buch der Offenbarung sehen, sind die 7 Jahre der Trübsal, bevor Jesus wiederkommt. Das zweite Kommen Christi. Aber zuvor gibt es die Entrückung. Und viele verstehen das nicht. Die Wiederkunft Christi bezieht sich oft auf sein körperliches Kommen für Israel, bevor der Antichrist Israel zerstört. Jesus selbst wird zurückkehren und die Armeen mit einem Hauch seines Atems vernichten. Dann wird er von Israel aus regieren, insbesondere von Jerusalem, dem Ort, an dem er für die ganze Welt starb. Er ist nicht tot, liebe Leute, er lebt. Zur Rechten des Vaters. Er hat den Tod besiegt. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat Satans Kopf zertreten. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass wir dem Sieger aller Sieger gehören. Jesus sah das Jahr 70 nach Christus kommen. Als er das sagte, war es etwa 33 nach Christus. Plus oder minus 2 Jahre. Etwa 40 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, kam General Titus, der Sohn des damaligen Kaisers von Rom, Vespasian. Titus kam mit den römischen Armeen und sie belagerten Jerusalem. Jesus prophezeite, wenn ihr seht, dass die Armeen Jerusalem belagern, sagte er zu seinen Jüngern und allen, die an ihn glaubten. Zu dieser Zeit gab es nur jüdische Gläubige. Er sagte, wenn ihr das seht, wenn ihr seht, wie Jerusalem von der Armee umringt wird, geht nicht zurück in eure Häuser, um etwas zu holen. Verlasst die Stadt sofort. Anfangs ließen die Römer die Stadtbewohner noch durch. Und flieht in die Wüste. Die Wüste ist Petra in Jordanien. Der jüdische Historiker Josephus, der kein Christ war, lebte zur Zeit der römisch-jüdischen Kriege. Er war ein Zeitzeuge. Und er schrieb über die Gräueltaten, die in seinem Buch Der jüdische Krieg beschrieben sind. Er sagte, dass kein einziger, der an diesen Messias glaubte, gestorben ist. Sie erinnerten sich an das, was Jesus gesagt hatte, und sie flohen. General Titus kam in die Stadt und zerstörte sie. Titus sagte etwas Hochinteressantes. Und vergesst nicht, er war der Sohn des Kaisers. Und er sagte zu seinen Soldaten, sie sollten den schönen Tempel nicht zerstören. Aber was dann geschah, war, dass sie Jerusalem verbrannten. Die römische Armee setzte Jerusalem in Brand. Und als das Gold schmolz, der Tempel war mit viel Gold bedeckt, und das Gold sowohl innen als auch außen schmolz, floss es zwischen die Steine. Das Gold wurde flüssig und sickerte zwischen die Steine. Die Soldaten, die ihrem General normalerweise gehorchten, hebelten die Steine auf, um das Gold schnell herauszuholen, bevor es zu spät war. Auf diese Weise wurde der Tempel zerstört. Es war wie ein Aufruhr, aber es waren Soldaten. Nun fängt meine eigentliche Predigt von heute an. Matthäus 24. Ich will die ersten beiden Verse lesen und dann wird Pastor Gabriel den ganzen Abschnitt vorlesen. Das ist mein Thema. Wenn ihr wissen wollt, was heute in der Welt passiert, zu den Zeiten von Spurgeon, D.L. Moody und all den anderen, sie blickten in die Zukunft und sagten, Israel ist ein von Malaria verseuchter Ort, den man damals Palästina nannte. Dort lebten nur ein paar Ziegen, wilde Tiere und einige Beduinen. Damit Jesus kommen kann, um Israel zu retten, müssen die Juden wieder im Land sein. Wir haben gesehen, dass das geschehen ist. Wir sind die Generation, von der Jesus sagte, diese Generation wird nicht vergehen, bis all diese Dinge geschehen sind. Jetzt aufgepasst. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Das Bild hinter diesem Bibelvers ist die Klagemauer, ein Überrest des Tempels, nicht der Tempel selbst, sondern nur die Mauer. Aber Jesus sprach über den Tempel, den Herodes gebaut hatte. Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch. Im griechischen Originaltext steht hier wörtlich, Amen, Amen, ich sage euch. Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Der Sohn Gottes sagte, dass kein Stein des Tempels, nicht der Mauer, sondern des Tempels, auf dem anderen bleiben würde. Der Sohn Gottes sagte das. Der Sohn des Kaisers, General Titus, sagte, zerstört die Steine nicht, zerstört den Tempel nicht. Er hätte sagen sollen, zerstört die Steine. Der Sohn Gottes sagte hingegen, seht ihr diesen schönen Tempel, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum? Weil Gott sich zurückziehen wird. Er wird ihn nicht mehr schützen. Sie haben den Sohn abgelehnt. Der Sohn Gottes sagte, er wird niedergerissen. Der Sohn des Kaisers sagte, zerstört ihn nicht. Das Ergebnis? Nun, er wurde zerstört.